Aufnahme läuft? Aufnahmen laufen, ich guck mal. Ja. Dann habe ich eine Frage für dich, Karl. Und zwar, wann hast du dein stereoskopisches Sehen zum letzten Mal so richtig zu schätzen gewusst? Ich muss kurz darüber nachdenken. Jingle. Achso, Jingle. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die ihren lieben Kollegen Karl gerade mit zwei Augen sehen kann, live und in Farbe. Und ich bin Geologe, der beim Steineklopfen mit dem Geologenhammer natürlich immer eine Schutzbrille aufsetzt. Sehr löblich. Und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Heute mit der Folge 105 von AstroGeo. Und in dieser Folge erzähle ich dir eine Geschichte, in der wir zunächst eine ganz kleine Zeitreise zurückunternehmen von nur ein paar tausend Jahren zurück ins Griechenland der Antike. Wo ich als Geologen sagen würde, tausend Jahre, das ist quasi heute. Deshalb habe ich auch gesagt, eine ganz kleine Zeitreise. Okay, akzeptiert. Und angekommen im Griechenland der Antike, ja, laut unserer heutigen Zeitrechnung ein paar hundert Jahre vor Christus, da stellst du dir vor, dass du in der privilegierten Position bist, dich zu fragen, in was für einer Welt du eigentlich lebst. Und das meine ich nicht im übertragenen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne. Du selbst befindest dich natürlich auf dem festen Boden der Tatsachen, auf dem Erdboden. Aber wenn du so hoch schaust an den Himmel, wo passt da die Erde rein? Also anders ausgedrückt, du machst dir Gedanken über das Weltbild, über den Platz der Erde und über den Platz der Erde im Universum. Und so zur Einordnung, was du da eigentlich siehst, wenn du so hoch guckst, du siehst oder du kennst die Sonne, die geht tagsüber auf und wieder unter. Du siehst den Mond, der geht auch auf und wieder unter. Und dann durchläuft er Phasen, mal Neumond, mal Vollmond, zunehmend abnehmen. Dann siehst du noch fünf Planeten. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn und Mars. Mars, genau. Du siehst diese fünf Planeten. Das sind erstmal ungewöhnlich helle Lichter am Nachthimmel, die ebenfalls je nachdem auf- und untergehen. Aber ganz wichtig, im Lauf der Zeit scheinen sie über den Himmel zu wandern. Also genau wie der Mond im Laufe eines Monats über den Himmel wandert, so wandern auch diese Planeten über den Himmel, mal schneller, mal langsamer. Und wenn ich sage, sie scheinen über den Himmel zu wandern, woran macht man das oder warum machst du das fest? Das machst du daran fest, dass wenn du diese Planeten von Nacht zu Nacht beobachtest, scheinen sie ihre Position relativ zum Hintergrund der Sterne gewechselt zu haben. Und die Sterne sind erstmal auch helle Lichter, die aber nicht wandern, relativ zueinander. Und dieses Wandern der Planeten hat ihnen ihren Namen gegeben, weil das Wort kommt von einem griechischen Wort für Wandern, Umherschweifen. Das Planeten. Heißt Planet. Mhm. Und zu guter Letzt es gibt eben die Sterne, also tausende von Lichtern am Nachthimmel, die natürlich auch, die gehen auf und unter im Laufe einer Nacht, aber an sich bewegen die sich nicht. Sie verändern ihre Position nicht zueinander. Sie scheinen immer an Ort und Stelle zu verharren. Also es sind Fixsterne. Was beobachtest du sonst noch? Milchstraße vielleicht, oder? Ja, die Milchstraße. Aber auch die bewegt sich ja nicht. Also die verändert sich nicht. Aber es sind ja letztendlich auch nur Sterne, helle Lichter, so. Aber es ist fix. Und dann gibt es vielleicht noch Kometen ab und zu. Ja, es gibt noch ab und zu Kometen, aber das ist so Kleinscheiß, sag ich mal. Also im Großen und Ganzen gibt es das so. Und dazu gibt es noch, bei weiteren Phänomenen gibt es so Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse. Und eben, du machst dir darüber Gedanken und du würdest gerne wissen, warum es mal das eine und warum es mal das andere gibt, ob man das nicht vorhersagen kann, warum die Planeten wie über den Himmel wandern, wann sie von der Erde aus sichtbar sind und wie das alles zusammenpasst. Wie ist das aufgebaut? Und dann überlegst du noch ein bisschen weiter. Und vielleicht heißt du Aristoteles. Ich wollte es gerade fragen, ja. Und dann kommst du auf das folgende Weltbild, wie das alles Sinn ergeben könnte. Nämlich Aristoteles, also es gab noch mehr, ich sag mal, griechische Philosophen und Astronomen, die sich diesen Gedanken gemacht haben, die kommen auf den Gedanken, dass man das alles erklären könnte, wenn du die Erde im Zentrum hast, also die ist einfach da, fest und unbewegt, und um sie herum laufen die anderen Himmelskörper. Und zwar der Mond läuft auf einem Kreis um die Erde darum und dann gibt's weitere Kreise für die Planeten, die um die Erde herumlaufen. Und dann gibt's noch einen größeren Kreis, da läuft die Sonne um die Erde herum und dann gibt's schließlich eine Sphäre, also ich sag hier Kreise, aber in Wirklichkeit sind es ja Sphären, also Kugeln, auf denen die rumlaufen. Und dann gibt es schließlich noch eine Sphäre, die ist ganz außen und da sind die Fixsterne dran befestigt. Unbeweglich. Die kreisen quasi am langsamsten, weil sie gehen auf und unter pro Nacht. Die sind wahrscheinlich am weitesten weg, würde ich sagen. Ja, genau. Also diese Sphäre, dieser Kreis ist am weitesten weg. Und was ich da beschreibe, ist kurzum das geozentrische Weltbild. Also mit der Erde im Mittelpunkt und alles andere dreht sich um sie herum. Und das hatte man sich auch damals schon überlegt, weil an den Bewegungen ist irgendwie so, es sind ein paar Sachen komisch. Also das passt jetzt nicht so einfach direkt dazu, dass die Erde einfach von diesen ganzen Himmelskörpern umlaufen wird. Zum Beispiel, was auffällt, ist die Tatsache, dass ein paar der Planeten immer mal wieder rückwärts zu laufen scheinen. Also nicht im Laufe einer Nacht, dass die im Westen aufgehen, im Osten untergehen, so nicht, sondern wenn ich die von Nacht zu Nacht beobachte, dann wandern die ja über den Himmel und das ist immer in eine Richtung. Und manche von diesen Planeten wandern manchmal rückwärts in die andere Richtung. Die berühmten Planetenschleifen. Ja, genau, die machen Planetenschleifen. Aber es ist irgendwie so ein bisschen komisch, aber dann kann man sich auch überlegen, ja, die umkreisen schon die Erde, aber eben nicht auf einem einfachen Kreis, sondern auf einem kleineren Kreis, der sich dann wieder, und dieser kleinere Kreis, der dreht sich dann auf dem größeren Kreis um die Erde. Epizykel nennt man das. Also man muss es ein bisschen aufpimpen, dieses geozentrische Weltbild. Aber im Großen und Ganzen passt das. Also in deinem Universum ist die Erde im Zentrum von allen, fest und unbeweglich und alles andere dreht sich um sie herum. Hurra! Um mich. Um dich natürlich und um die Erde. Weil ich bin Aristoteles. Um mich dreht sich alles. Du bist Aristoteles oder auf jeden Fall im Griechenland der Antike bist du auf jeden Fall sowieso ein Mann. Das ist ein unschlagbarer Vorteil, damit du dir überhaupt Gedanken darüber machen darfst und das auch noch ausschreiben darfst für die Nachwelt. Also, so. Und weil das alles eben so schön passt, hältst du es auch für ziemlich gottlos, dass es mindestens einen Kollegen gibt, der eine andere Meinung vertritt. Und dieser Kollege heißt Aristarchos von Samos. Das ist ein ganz unangenehmer Typ. Ein ganz unangenehmer Typ, von dem man auch nichts weiß, außer ein Werk von ihm ist überliefert. Aber durch spätere Zitate anderer Gelehrter ist bekannt, dass er in einem seiner Bücher die Hypothese eines heliozentrischen Weltbilds vertrat. Na, so ein Sakrileg, das geht ja gar nicht. Also, das geht gar nicht. Hat er meine Bücher nicht gelesen, oder ja, was? Ja, also Archimedes, ein weiterer griechischer Philosoph, hat in einem Werk namens Der Sandrechner diese Hypothese von Aristarchos beschrieben und daher weiß man eben, dass Aristarchos dieses Weltbild vertreten hat. Das ganze Zitat brauche ich jetzt auch nicht vorlesen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Aristarchos hat gesagt, die Sonne ist in der Mitte und alles andere dreht sich um die Sonne rum. Auf Kreisbahn. Also, seine These ist nämlich, also die Fixsterne sind darin weiter unbeweglich und die Sonne ist unbeweglich, aber dass sich eben die Erde um die Sonne auf der Umfangslinie um eines Kreises bewegt und die Sonne befindet sich in der Mitte dieser Umlaufbahn. Und dass die Sphäre der Fixsterne, dass die halt außerhalb ist, so, und die besitzt einen so großen Ausdehnung, dass der Abstand von der Erde zu dieser Sphäre dem Abstand dieser Sphäre zu ihrem Mittelpunkt gleichkommt. Also es ist richtig, richtig, richtig weit weg in der Näherung. So, das ist Aristarchos Gedanke, womit er das heliozentrische Weltbild offensichtlich beschrieben hat. So, und für uns heutzutage klingt das natürlich wie so, ja, Logo, klingt gut, weil wir inzwischen natürlich so wissen, dass es so ist, aber du erinnerst dich, die kleine Zeitreise. Wir befinden uns immer noch im Griechenland der Antike. Und da ist nun erstmal die Frage, bevor wir eben Aristarchos Vorschlag als gottlos in die Tonne treten, wie können wir herausfinden, dass denn eins von beiden stimmt. Also wie können wir herausfinden, welches der beiden Weltbilder stimmt? Und da gibt es eine ziemliche einfache Möglichkeit, das herauszufinden, wer nun wirklich richtig liegt. Und dafür machen wir zwar jetzt eine kleine Übung, für die du jeweils nur ein Auge gleichzeitig brauchst. Ja, jetzt relevant, okay. Es geht nämlich um einen Perspektivwechsel, beziehungsweise um den Begriff der Parallaxe. Auch der Begriff der Parallaxe stammt übrigens aus dem Altgriechischen. Als Parallaxe heißt eigentlich sowas wie Veränderung und Hin- und Herbewegen. Und das bezeichnet die scheinbare Veränderung der Position eines Objektes durch verschiedene Positionen des Beobachters. Das klingt erstmal ein bisschen weird, aber also deshalb kommt jetzt erstmal die Übung. Du streckst jetzt deine Hand aus und hältst entweder den Daumen oder Finger, ist total egal. So, und dann schaust du es mit beiden Augen an und siehst es so. Und dann machst du das eine Auge zu. Ja. Und dann machst du es auf und machst das andere Auge. So. Und der Daumen springt sehr wild hin und her. Der Daumen springt sehr wild hin und her. Und du kannst es noch ein bisschen weiter üben. Wenn du den Daumen jetzt näher zu dir rannimmst und jetzt machst du beide Augen auf und zu. Beide Augen? Also abwechselnd. Abwechselnd auf und zu. Was passiert dann? Er springt auch hin und her, aber weniger stark. Eigentlich sollte er mehr hin und her springen. Ah, stimmt, mehr. Du hast recht. Oder? Ja. Er sollte mehr hin und her springen. Ja, genau. Ja, ist ja auch logisch, genau. Also. Er ist ja auch größer, weil er näher dran ist. Ja, aber das hat damit nichts zu tun, sondern das ist wirklich, wenn er näher dran ist. Also das ist die Übung. Das ist letztendlich Parallaxe. Dein Daumen verändert sich, die Position verändert sich scheinbar. Er bewegt sich ja nicht wirklich, weil du hältst deine Hand still, aber er verändert sich scheinbar, weil eben du ihn nur immer aus einem Auge beobachtest und dadurch... du beobachtest ihn wie aus verschiedenen Positionen. So. Dieser ganze Effekt ist tatsächlich die Grundlage für unser stereoskopisches Sehen, für unser räumliches Sehen. Mir ist jetzt vor allen Dingen schwindelig, aber. Ja, das ist. Willst du einen Moment? Geht schon. Also, Grundlage für das räumliche Sehen. Es erlaubt die freiwillige Abschätzung von Entfernungen und ist eben die Grundlage. Wenn du nur ein Auge hättest, wäre es ein bisschen schwierig. So. Und wir können uns merken, wenn der Daumen näher dran ist, verschiebt sich das Bild ein bisschen stärker, als wenn er weiter weg ist. Können wir uns merken, je größer die Entfernung von einem Objekt, desto kleiner die Parallaxe. Das ist unser Daumen und das sind unsere Augen. Was hat das nun mit unserem Weltbild zu tun? Also mit dem Griechenland der Antike und die Frage, ob die Erde stillsteht oder sich um die Sonne dreht. Ja, dann kam man auch schon im Griechenland der Antike, unter anderem im Archimedes, in diesem Werk Der Sandrechner, auf den Trichter, dass, wenn Aristarchos von Samos recht hat mit seinem gottlosen Vorschlag, dass die Erde sich um die Sonne dreht, dann verändert sich ja im Lauf eines Jahres die Perspektive, von der man aus als gelehrter griechischer Astronom auf den Himmel schaut. Also man könnte das so vergleichen, wenn die Erde ein Jahr braucht, um einmal die Sonne zu durchlaufen, dann ist es so, wenn ich am Anfang eines Jahres in den Himmel schaue, es ist so, wie wenn ich ich schaue mit meinem linken Auge in den Himmel und ein halbes Jahr später ist sie ja am anderen Ende der Umlaufbahn einmal ein halber Kreis rum und dann schaue ich mit dem anderen Auge auf den Himmel. Also, auf den Himmel betrachtet ist, wenn Stern XY, sage ich jetzt einfach mal, im Januar genau einen Daumen breit neben Stern AB ist, dann müsste derselbe Stern XY ein halbes Jahr später vielleicht anderthalb Daumen breit neben Stern AB sein, als grobes Beispiel, weil ich müsste diesen Parallaxeneffekt eben auch am Himmel beobachten können. Und diese stellare Parallaxe nachweisen. Und damit könnte ich zeigen, dass das heliozentrische Weltbild stimmt, dass sich die Erde um die Sonne dreht und das geozentrische Bild, in dem die Erde eben still steht, nicht stimmt. So, also ist die Frage, wer sollte Recht behalten? Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich dafür ein optisches Instrument brauche oder ob ich das mit dem bloßen Auge so mal eben hinbekomme. Darum geht es in meiner Geschichte. Was? Heute. Ja, Überraschung. Denn wer sollte Recht behalten? Weil, 1500 Jahre lang lautete die Antwort auf diese Frage, definitiv Aristoteles und Archimedes sollten Recht behalten und vor allem ein Astronom und Naturgelehrter namens Claudius Ptolemäus. Denn die Astronomen des antiken Griechenlands guckten in den Himmel, sie schauten nach, sie suchten nach der stellaren Parallaxe, also nach irgendeiner Art von Bewegung am Fixsternhimmel, und sie fanden gar nichts. Und daraus schlossen sie, die Erde bewegt sich nicht. Stattdessen dreht sich alles andere um die Erde herum und laut Aristoteles auf perfekten Kreisbahnen und mit konstanter Geschwindigkeit, das ist so ja die Himmelssphären, das ist alles perfekt, und die Fixsterne sind ewig und unveränderlich. Und dieses geozentrische Weltbild wurde so richtig schön gefestigt dank Claudius Ptolemäus. Der hat so rund 100 Jahre nach Christus geboren und 160 nach Christus gestorben. Es war eben ein griechischer, naturgelehrter Mathematiker, Geograf, Astronom, also Astrologe natürlich auch. Und der hat verschiedene Werke geschrieben, unter anderem auch zur Astronomie. Und in 13 Büchern hat er das geozentrische Weltbild ausgearbeitet. Diese 13 Bücher nennt man heute das Almagest. Und das ist zum Standardwerk der Astronomie geworden bis zum Ende des Mittelalters im europäischen Raum. Also erstmal war es im europäischen Raum nicht mehr bekannt. Es ist verloren gegangen. Es ist in der arabischsprachigen Welt erhalten geblieben. Wie so oft. Und wurde dann in Übersetzungen wieder in den europäischen Raum eingetragen. Aber was Ptolemäus gesagt hat, ich meine, was Aristoteles und so weiter, was die beschrieben haben, war dieses Weltbild, wie es zu sein hat. Aber die ganze Ausarbeitung, sprich auch die Vorhersagen eben der Mondfinsternisse, der Sonnenfinsternisse, genau wie das mathematisch funktioniert und mit einem Datenwust, das hat alles Ptolemäus gemacht. Also er hat es wirklich perfektioniert. Und das hat auch funktioniert. Es, ne? hat funktioniert, muss man das dazu ist, das sagen. Ist der Witz. Genau. Er hat das alles vorhergesagt. Vor allem eben die Sonnenfinsternisse und die Mondfinsternisse, und das war auch wirklich so. Und es enthielt eben darüber hinaus das Almagest ein ausführlicher Sternkatalog, also wo ist was am Himmel. Und deshalb ist dieses Werk, und deshalb ist es das dieses Weltbild auch nicht nur als geozentrisches Weltbild bekannt, sondern auch als ptolemäisches Weltbild. Es war wirklich prägend. Und dazu kam dann auch ein bisschen später noch, damit hatte Ptolemäus dann selber gar nichts mehr zu tun, das war ja nahe dran an den alltäglichen Erfahrungen des Beobachters. Wenn du hochguckst, dann schaut es ja wirklich so aus, als ob sich alles um dich drehen würde. Und ganz toll, es widersprach nicht der christlichen Bibel. Und deshalb haben die christlichen Kirchen dieses Weltbild übernommen, dass die Erde im Zentrum steht, im Mittelpunkt, und verteidigten es dann auch später entschieden. Obwohl das heidnische Griechen waren, die das aufgestellt haben eigentlich. Ne? Ja, das war ja Ptolemäus, aber ich meine, Griechenland hat man ja schon, da hatte man jetzt nicht sowas dagegen. Und dann kam es ja auch später aus dem, wie gesagt, es war sehr, sehr lange sowieso verloren. Es kam aus der arabischen Welt, aber da war nicht so, dass man gesagt hatte, oh, das sind quasi Heiden und das nehmen wir nicht. Aber ich glaube, die schiere Datenflut, das ist ja auch das. Ich meine, man kann natürlich sagen, oh, ist ein heidnischer Grieche mit seinem Sternenkatalog, aber du kannst ja hochgucken und das schaut genauso aus. Also ja. Es war schon glaubwürdig. Ja, es war glaubwürdig, es deckte sich mit den Beobachtungen. Deshalb hat es auch ein bisschen gedauert, ja, diese rund 1500 Jahre. Dann kamen dann schon so leise Zweifel auf. Und diese Zweifel kamen unter anderem Nikolaus Kopernikus. Habe ich schon mal gehört? Hast du schon mal gehört, ne? Die kopernikanische Wende. Der hat in seinem Hauptwerk De Revolutionibus und das Orbium Coelestium oder Coelestium wurde erst später dazugefügt, aber eher, ne, über die Umdrehungen. Das ist 1543 erschienen. Und darin hat er ein heliozentrisches Weltbild beschrieben, nachdem die Erde eben ein Planet wie die anderen Planeten sei, die sich um ihre eigene Achse dreht, hurra, und sich auch wie alle anderen Planeten um die Sonne bewegt. Und jetzt nicht unmittelbar, aber dann dieses Werk war der Ausstoß dafür eben, dass diese kopernikanische Wende eingeleitet worden ist und auch teilweise den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit darstellt, weil er eben das Weltbild damit verändert hat. Die Erde war auf einmal nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die Sonne, und damit war alles anders. So, aber wie kam Kopernikus auf diesen Trichter? Unter anderem wollte er, du hast es ja vorhin schon gesagt, die Planeten schleifen. Er wollte die Bewegungsrichtung der Planeten erklären, denn die laufen manchmal rückwärts, also die laufen rückläufig. Und kann man sich das vorstellen? Also die laufen rückläufig, wenn ihr Umlauf aus der Richtung des nördlichen Poles, also so aus unserer Richtung, wenn er gegen den Uhrzeigersinn erfolgt, also nicht von Nacht zu Nacht im Uhrzeigersinn, sondern gegen den Uhrzeigersinn, dann bezeichnet man sie eben als rückläufig. Und ich hatte ja auch schon gesagt, im geozentrischen Weltbild ist das super kompliziert zu erklären, unter anderem mit diesen Epizyklen, wo sich irgendwie ein Kreis auf einem anderen Kreis vor sich hin kreiselt. Und auch jetzt, also auch heute in der Wissenschaft, so die einfache Erklärung ist meistens die bessere. Das ist hier auch so, im heliozentrischen Weltbild brauche ich diese komplizierten Epizyklen nicht, sondern es ist alles total einfach, weil da erklärt sich diese wechselnde Bewegungsrichtung der Planeten einfach dadurch, dass das nur von der Erde aus so ausschaut, weil die Erde läuft ja selbst und die Sonne, und die rückläufige Planetenbewegung kommt dadurch zustande, wenn die Erde zum Beispiel einen äußeren Planeten, also Mars, auf der Innenbahn überholt. Also ich habe im Zentrum die Sonne und dann habe ich die Erde und die umläuft die Sonne, und auf der Außenbahn ist ein Planet etwas langsamer unterwegs als die Erde, dann überholt die Erde ja diesen Planeten. Und deshalb schaut es für uns aus, als ob der Planet rückwärts laufen würde, weil wir schneller sind. Das heißt, die Venus, die ein innerer Planet ist, macht keine Epizyklen. Oder die macht keine Rückläufigkeit. Doch, das gibt's da auch bei der unteren Konjunktion. Das ist aber dann eine andere Konstellation. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Deshalb mit den äußeren Planeten ist es einfacher, sich vorzustellen, dass die Erde die einfach auf der Innenbahn überholt. Na gut, die laufen ja noch schneller. Die Erde läuft schneller, die äußeren Planeten laufen sehr viel langsamer als die Erde. Genau, und die inneren Planeten laufen noch schneller als die Erde. Ja, genau, die inneren Planeten laufen noch schneller als die Erde. Zum Beispiel, rückläufige Bewegung haben jetzt hier, wo zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Ende Oktober 2024, zum Beispiel Uranus oder Saturn. Die haben derzeit eine rückläufige Bewegung. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Am Himmel, ja, ne? Also musste halt auch öfters mal ein bisschen hinschauen. Also wobei, Uranus natürlich war zu Kopernikus-Zeiten noch gar nicht bekannt. So, aber das war erst der Anfang. Also heutzutage im Rückblick sagen wir kopernikanische Wende und geil und hurra. Das Problem daran war erstmal, dass Kopernikus Modell keine besseren Vorhersagen gemacht hat als das ptolemäische Modell. Heutzutage wissen wir, dass er recht hatte, die Sonne in den Mittelpunkt zu stellen. Aber wenn ich mir rein die Modelle angucke und die Vorhersagen, wann ist welche Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, dann war das kopernikanische Modell keinen Deut besser. Ist ein bisschen schwierig, um sich dann durchzusetzen. Also, und das lag eben unter anderem daran, dass bei Kopernikus die Planeten immer noch perfekte Kreisbahnen um die Sonne zogen. Es hat dann noch ein bisschen weiter gedauert bis zu Johannes Kepler Anfang des 17. Jahrhunderts. Der hat dann nämlich diese drei keplerschen Gesetze formuliert, und was er abgeschafft hat, sind eben die perfekten Kreisbahnen der Planeten, sondern er hat beschrieben, dass sich eben die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen und dabei auch ihre Geschwindigkeit verändern auf dieser Bahn. Und Kepler hat das beschrieben, er hat auch mit sehr viel Daten gearbeitet. Also es hat sehr lange gedauert, bis er allein von den Beobachtungsdaten auf diesen Zusammenhang kam. Und letztendlich war es dann Isaac Newton, der den, ich sag mal, Mechanismus oder die Naturgesetze dazu geliefert hat mit seinem Gravitationsgesetz. Aber Kepler hat das letztendlich wirklich aus Beobachtungsdaten zusammengefitzelt, und Newton hat dann später die Erklärung dafür geliefert, warum das so ist. Und ja, das war so im Anfang des 17. Jahrhunderts, so 1600 und ein paar zerquetschte. Und das hat also dann nach Ptolemäus 1500 Jahre gedauert, bis die Erde wieder in Bewegung versetzt wurde und das heliozentrische Weltbild Form annahm, laut dem die Planeten inklusive Erde die Sonne auf elliptischen Bahnen umkreisen. Ich finde das gerade historisch interessant, muss das kurz nachgucken, die Lebenszeiten, weil man das ja auch immer nicht so im Kopf hat, ne? Der Nikolaus Kopernikus ist 1473 geboren, also auch noch vor der Entdeckung Amerikas, oder das falsche Wort, ne? Die erste europäische Reise nach Amerika, nach den Normannen. Egal. Wikinger. Die Normannen. Wikinger. Also die Normannen sind Wikinger, aber die Normannen kamen erst später. Ja, okay. Glaube ich. Sorry. Anyway, genau. Aber auf jeden Fall ist Kopernikus gestorben, bevor Kepler geboren war. Und Kepler ist auch gestorben, bevor der Newton geboren war. Es liegen dann immer noch jeweils 20 Jahre zwischen. Ja, ja. Also das ist echt ein langer Zeitraum, ne? Macht man sich nicht so klar, bis sich das geozentrische Weltbild dann wirklich ablösen ließ. Und durch es war ja auch solide Wissenschaft. Ja. Ja, aber es war ja auch damals noch nicht abgelöst, weil ich meine, Kopernikus hat es vorgeschlagen, Kepler hat es dann ausgearbeitet, bis zu Newton dauert es nochmal ein bisschen, aber die entscheidende Zutat fehlte auch noch nach Kopernikus und nach Kepler und auch noch nach Newton, der Beweis, dass das wirklich stimmt. Weil es ist zwar eine Erklärung und dann konnte es auch immer besser, also es lieferte dann auch letztendlich bessere Vorhersagen als das ptolemäische Modell, aber es brauchte eine Beobachtung, die gezeigt hat, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Also was du gebraucht hast, war eine Messung der stellaren Parallaxe. Mhm. Vielleicht so ein Fernrohr oder so? Vielleicht so ein Fernrohr oder so. Denn ich habe ja erzählt inzwischen, ne, wir befinden uns rund um das Jahr 1600, mitten in der Renaissance, hurra, mit unserem großartigen neuen heliozentrischen Weltbild und der Erkenntnis, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und spätestens da fängt jetzt unsere eigentliche Jagd an, nämlich die Jagd nach der Vermessung der stellaren Parallaxe. Also was brauche ich dafür? Ich brauche zumindest einen Stern, dessen Position sich im Laufe eines Jahres ändert, weil sich unser Sichtwinkel auf diesen Stern ändert, weil wir uns eben auf einer Umlaufbahn um die Sonne befinden. Es gibt ja schon so ein paar Sterne, die man sieht, ne? Also da muss man jetzt erstmal den richtigen aussuchen. Ein paar tausend, ja. Also man hatte ja im Griechenland der Antike schon nachgeschaut und nichts gefunden. Und das hatte ich auch vorhin bei unserer Übung gesagt, je weiter weg dein Daumen, desto kleiner die Parallaxe. Und das gilt natürlich im Großen genauso. Also die Sterne müssen alle so weit weg sein, dass ihre Parallaxe so klein ist, dass sie nicht mit bloßem Auge sichtbar ist, die Parallaxe. Praktischerweise, ne, Fernrohr, kam um das Jahr 1600 etwas zum Einsatz, was die Beobachtung des Himmels doch ein entscheidendes Stück weitergebracht hat, das Fernrohr, das ja famoserweise als erster Galileo Galilei gen Himmel gehalten hat und darüber berichtet hat, dass man es auch darüber weiß, sagen wir so. Galileo Galilei, so zur Orientierung, 1564 geboren und 1642 gestorben, ein italienischer Universalgelehrter. Ziemlich parallel zu Kepler. Ziemlich parallel zu Kepler, was auch super gut passt, weil er hat ja, wie gesagt, er hat die Jupitermonde, die vier galileischen Monde nach ihm benannt, entdeckt und die Milchstraße untersucht und so weiter und pipapo. Wofür Galilei ja auch bekannt ist, dass er entschieden das heliozentrische Weltbild vertreten hat, weil es war für ihn offensichtlich, dass seine astronomischen Beobachtungen das heliozentrische Weltbild von Kopernikus eben unterstützt haben, aber auch keinen zwingenden Beweis dafür geliefert haben. Und es ist auch wirklich so, dass das wusste auch Galilei selber, was er dafür brauchte, war die stellare Parallaxe. Und auch Kepler, der diese ganze Geschichte ausgearbeitet hat mit den elliptischen Bahnen und sowas, Kepler hat Briefe an Galilei geschrieben, indem er ihn gebeten hat, nach der stellaren Parallaxe zu suchen. Aber auch Galilei hat nichts gefunden. Ja, und wo? Wo sucht man? Wo sucht man? Bei welchen Sternen sucht man? Weil du müsstest ja einen Stern immer und immer wieder über ein Jahr beobachten. Und dann kommt ja noch dazu, wenn du auf einmal nicht mehr annimmst, dass die Sterne alle an einer Fixsternsphäre pappen, das würde ja wenn die alle auf einer Kugel kleben würden, sage ich mal, dann wären die ja alle gleich weg. Also dann ist es total wurscht, welchen Stern du untersuchst. Aber schon damals kam das auch der Gedanke auf oder war irgendwie schon klar, dass die Sterne unterschiedlich weit weg sind. Also dass nicht alle Sterne gleich weit entfernt sind. Und dann ist natürlich die Frage, je weiter weg etwas ist, desto kleiner die Parallaxe. Ja, wie finde ich denn nun raus, dass irgendwas so nah dran ist, dass ich die Parallaxe vielleicht irgendwie beobachten könnte? Also es war diffizil. Unterm Strich bleibt auch Galilei, der das Fernrohr und die Beobachtung des Himmels so richtig gestartet hat und das heliozentrische Weltbild vertreten hat. Auch er konnte die Parallaxe nicht messen. Es war nicht möglich. Und alle drei, auch an Newton, dann noch ein bisschen später, also Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, die sind alle gestorben, bevor sie jemals den entscheidenden Hinweis erlebt haben, dass sie richtig lagen. Und deshalb begaben sich dann in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten, während sich das heliozentrische Weltbild eben ja nach und nach trotzdem durchgesetzt hat, weil es eben auch das bessere Modell war, um die Beobachtungen zu beschreiben, begaben sich Astronomen auf die Suche nach der stellaren Parallaxe. Also Galilei hat jetzt auch nicht so richtig systematisch geguckt, aber das hat nicht funktioniert. Aber ein Zeitgenosse und großer Rivale von Isaac Newton, oder nicht Rivale, die beiden haben sich aber nur gehasst, namens Robert Hooke, hat dafür sogar ein Loch in sein Haus gebohrt und ins oberste Stockwerk. Ist das der vom Hookeschen Gesetz, oder? Ja, genau, das ist der vom Hookeschen Gesetz mit den Springs, wie heißt das auf Deutsch? Federn. Genau, so. Also Robert Hooke hat dafür ein Loch in sein Haus gebaut für ein Zenit-Teleskop. Und zwar wollte er die Sternenparallaxe nachweisen anhand eines Sterns namens Gamma Draconis, dessen unschlagbarer Vorteil es war, dass er in einer Londoner Nacht genau im Zenit über den Himmel. Also im höchsten Punkt. Im höchsten Punkt. Und deshalb, die Parallaxe sollte sich besonders gut nachweisen lassen an solchen Zenitsternen. Deshalb Zenit-Teleskop. Deshalb brauchst du eins, was im rechten Winkel vom Erdboden nach oben ragt. Und deshalb hat dann Robert Hooke ein Loch in sein Haus bohren lassen, damit das Teleskop durchpasst. Weil die waren damals auch, das waren Refraktoren, also lange, lange, lange, lange Tuben. Also richtig lange. Mit vielen Linsen drin. Noch nicht mal so viele Linsen, weil der Brennpunkt so weit hinten war. Also es war kompliziert offensichtlich. Mhm. Und Robert Hooke hat es also versucht mit Gamma Draconis und ist gescheitert. Oh. Ja. Mensch, Robert. Ja, dann ging das 17. Jahrhundert zu Ende und das 18. Jahrhundert begann. Robert Hooke ist bei seinen Federn geblieben wahrscheinlich. Der war auch so eine Art Universalgelehrter, hat viele Erfindungen gemacht, ja normal, sehr, ne? sehr umtriebig. Mhm. Das ist auch bei der Sternenparallaxe, er hat ein Loch ins Haus bohren lassen und ins oberste Stockwerk und er hat nachgeschaut, aber was dafür zum Beispiel nötig wäre, wäre monatelange systematische Beobachtungen und er hat irgendwie insgesamt 6 oder 7 Mal nachgeschaut und er hat sehr viel erfunden, aber ist nie richtig systematisch ausgearbeitet und hat dann stattdessen lieber mit anderen Kollegen irgendwelche Streits angefangen, weil er der Meinung war, dass sie ihm irgendeine von seinen zahlreichen Ideen geklaut hatten, weil die dann eben vielleicht die gleiche oder eine derselben Ideen hatten, aber die dann ordentlich ausgearbeitet waren. Also er war sehr viel, ne, sehr, sehr umtriebig, sehr, aber vielleicht nicht genug mit dem richtigen Rigor, mit der richtigen Vehemenz da dranbleiben. Ja. An einem Ding dran zu bleiben. Er hat halt lieber in vielen Töpfen gleichzeitig gerührt. Das macht ja auch nicht. Aber was ihn vielleicht getröstet hätte, er hätte mit seinem damaligen Equipment sowieso die Parallaxe von Gamma Draconis nicht beobachten können. So, wer aber Gamma Draconis beobachtet hat, war dann ein wenig später ein englischer Geistlicher und auch Astronom namens James Bradley, der ein bisschen später geboren, 1693 gestorben, 1762. Mhm. Der galt als Pionier der genauen Astrometrie, weil der war genau die Art von, ich sag jetzt mal salopp gesagt, der war genau die Art von Korinthenkacker, die ein Robert Hooke zum Beispiel nicht war, weil der überhaupt gar kein Problem damit hatte, höchst genau ein Objekt zu beobachten und auch dabei zu bleiben und vor allen Dingen, ganz wichtig, sämtliche Fehlerquellen auszumerzen. Und dafür hat auch James Bradley Gamma Draconis vermessen und unüberraschenderweise ein Loch in sein Haus gebohrt. Okay, ich erkenne ein Muster. Ja, also diese Zenit-Teleskope waren damals, wie gesagt, sehr lang. Ne? Man musste sie senkrecht aufstellen und dafür waren Löcher in Dächern und einigen Stockwerken notwendig. Und Bradley beobachtete, genau wie Robert Hooke, Gamma Draconis. Und das hat er über Monate und Jahre gemacht und Daten gesammelt und eben versucht, Fehlerquellen auszumerzen und dadurch eben auf diese stellare Parallaxe zu kommen. Weil schon damals war dann so langsam klar, okay, die Teleskope oder die Fernrohre werden immer besser. Irgendwas ist, also und das war ja auch klar, es muss eigentlich, weil sich eben auch das heliozentrische Weltbild schon durchgesetzt hatte, es muss da sein. Diese stellare Parallaxe muss da sein, aber mit unseren Instrumenten können wir sie derzeit noch nicht nachweisen. So, das ist heute der Äquivalent von der damaligen Frage, okay, wir wissen, das Higgs-Boson muss es geben, aber wir haben einfach noch nicht den Teilchenbeschleuniger, der gut genug ist, um uns das Ding nachweisen zu lassen. Ja, und bevor man es nachgewiesen hat, gibt es immer viele Zweifler auch noch, ne? Eben, also ich meine, du musst es halt einfach zeigen. Mhm. Sonst gibt es keinen Nobelpreis. Sonst gibt es keinen Nobelpreis. sagt man heute, ja. Und James Bradley beobachtet eben Gamma Draconis. Und aus Berechnungen war bekannt, dass die Parallaxe von diesem Stern sich eigentlich so äußern sollte, dass er seine südlichste Ausrichtung, sage ich mal, im Dezember haben sollte. Und die nördlichste, ja, scheinbare Position, es ist ja nur scheinbar aufgrund der Parallaxe, im Juni. Und als Bradley Gamma Draconis beobachtet, sieht er eben, dieser Stern bewegt sich tatsächlich, aber leider Gottes genau verkehrt, weil er seine südlichste scheinbare Position im März erreicht hat und seine nördlichste Position im September. Weil, und das hat überhaupt nicht zur Parallaxe gepasst. Also dieser Stern hat sich bewegt, scheinbar, nicht wirklich, sondern scheinbar, aber es passt nicht zur Parallaxe. In die falsche Richtung. Also in der, die falsche Richtung, der Daumen ist in die falsche Richtung gehüpft, als man und zu erwarten würde. Und halt auch irgendwie anders, als wenn ich es erwarten würde, wenn ich mein eines Auge zu und mein anderes dann aufmache. Mhm. Blöd. Ja, was ist nun das Rätsels Lösung? Was ist los mit Gamma Draconis oder was ist da überhaupt los? Und das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich nicht wahr ist, aber die trotzdem das sehr schön illustriert. Und die geht so, dass dieser, jene, welche James Bradley auf einer Pleasure Cruise auf der Themse unterwegs war. Also ein sehr schöner Ausflug in so einem Schiffchen auf der Themse. Man segelte so hin und her oder man fuhr so hin und her. Und die Geschichte geht so, dass James Bradley das Rätsellösung eingefallen ist, als er auf diesem Schiff war, weil ihm aufgefallen ist, dass eine kleine Fahne, die am Mast dieses Schiffes angebracht war, die hat ihre Richtung geändert, wenn das Schiff umgedreht ist. Logisch, der Wind kommt von einer Richtung. Genau. Zum Schiff. Ja. Genau, weil die Windrichtung an sich hat sich nicht verändert, aber die relative Position vom Schiff zur Windrichtung hat sich verändert und deshalb verändert sich die Richtung dieser Fahne. Und die Story geht eben so, Bradley hat das gesehen mit der Fahne, hat dann die Segelleute gefragt, was da los ist, dann haben die ihm das erklärt und dann hat er sich überlegt, Mensch, könnte das was mit meinem Stern Gamma Draconis zu tun haben, weil er dann eben er hatte diese ganzen Daten. Und dann hat er angefangen, Berechnungen zu stellen. Und du konntest ja auch damals schon, ich sag mal, theoretisch den Umlauf der Erde ausrechnen, wo was sein sollte. Also wo, in welche Richtung reist die Erde gerade, wie schnell ist die Erde auf ihrer Umlaufbahn. Und auch angenommen, dass das Licht von diesem Stern Gamma Draconis hat ja eine endliche Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja nicht sofort da. Das wird ja nicht gebeamt, sondern muss ja auch erst reisen. Also hat Bradley Berechnungen angestellt und festgestellt, dieser Effekt, dass der Stern eben im Laufe von einem halben Jahr nicht passend zur Parallaxe seine scheinbare Position verändert, das liegt daran, dass sich genauso wie die Fahne mit der Windrichtung, weil sich die Windrichtung relativ ändert, genauso ändert sich die Position der Erde relativ zur Richtung des Lichts. Also in dem Sinne wäre das Licht von Gamma Draconis die Windrichtung und die Fahne, die sich ändert, weil das Schiff umdreht, das liegt daran, dass die Erde ja auf ihrer Runde um die Sonne auch eine gewisse Geschwindigkeit hat und auch ihre Position verändert. Aber dass das Licht eine begrenzte Geschwindigkeit hat, das wusste man damals schon? Das wusste man damals schon. Das ist, also, oder konnte sich es denken, denn das ist auch unter anderem, was Bradley gemacht hat. Was er da entdeckt hat, ist der Effekt der Aberration. Mhm. Und das heißt aber auch, dass Bradley zum Beispiel ausrechnen konnte, was die Lichtgeschwindigkeit ist. Und er hat nämlich berechnet, dass es 8 Minuten und 12 Sekunden dauert, dass Licht von der Sonne zur Erde kommt. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Also es sind immer noch 8 Minuten und ein paar mehr zerquetschte. Es war nur 1,3% zu viel. Und das konnte Bradley damals schon ausrechnen. Und diese Entdeckung der Aberration des Lichts, also dass die scheinbare Position sich eben verändert, weil sich die Position der Erde relativ zur Lichtquelle verändert, das war nicht nur später sehr wichtig für die zum Beispiel spezielle Relativitätstheorie, in der es ja sehr viel um die relativen Bewegungen von Bezugssystemen zueinander geht, sondern Das war auch tatsächlich der schlagende, endgültige Beweis dafür, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Weil ansonsten gäbe es diese Aberration nicht. Mhm. So, also hat James Bradley nach der Sternparallaxe gesucht und die Aberration gefunden und damit den Nachweis erbracht, dass sich die Erde um die Sonne dreht, ganz ohne die Parallaxe von Gamma Draconis zu messen. Das ist auch ihm dem Rest seines Lebens nicht gelungen. Und jetzt haben wir also fast 2000 Jahre, nachdem Aristarchos von Samos im Griechenland der Antike das heliozentrische Weltbild vorgeschlagen hat. Dieser gottlose Kerl, der war bestimmt total nett. So, also sind wir jetzt fertig. Und wow. Die Antwort lautet nein, weil die stellare Parallaxe haben wir immer noch nicht gemessen. Moment, was haben wir noch nicht gemessen? Die stellare Parallaxe. Also, dass der Stern scheinbar hin und her hüpft, genauso wie dein Daumen hin und her hüpft. Achso, weil ja nur diese Aberration ist ein anderer Effekt. Die Aberration liegt letztendlich daran, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist und das Licht aus unterschiedlichen, ich sag mal, Winkeln in ein Teleskop fällt. Die sehr vereinfachte Erklärung. Aber die scheinbare Veränderung der Position aufgrund der Tatsache, dass wir von der Erde aus aus verschiedenen Positionen auf den Himmel gucken, diese eigentliche Parallaxe war immer noch nicht gemessen. Also eigentlich ist das heliozentrische Weltbild immer noch nicht bewiesen. Doch, das hast du mit der Aberration auch bewiesen. Die brauchst du ja trotzdem. Die brauchst diesen, du trotzdem. Diesen Fahnenwindeffekt. Diesen Fahnenwindeffekt, das ist ja, das gäbe es ja nicht, wäre die Erde unbewegt. Also die Aberration ist der Beweis oder der erste Beweis, tatsächliche Beweis für das heliozentrische Weltbild. Aber es ist schön, du gehst mit einer Idee oder einem Modell so auf die Suche, diese Parallaxe, findest einen anderen Effekt, das aber auch beweist. Das ist irgendwie ein schönes... Das ist schön. So, also funktioniert James, Wissenschaft für James, häufig. Ja, für James Bradley auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Mhm. Aber die stellare Parallaxe, das war auch ihm nicht vergönnt. Tatsächlich sollte es noch bis zum Jahr 1838 dauern. Also nochmal 100 Jahre mehr, bis es erstmals so wirklich und nun wirklich richtig gelang, die Sternparallaxe von einem Einzelstern zu messen. Und das ist ein Stern namens 61 Cygni im Sternbild Schwan. Der Stern ist nicht sehr spektakulär, keine Sorge. Und zwar gelang dies einem Mathematiker und Physiker, Astronom namens Friedrich Wilhelm Bessel. In der Mathematik sind die Bessel-Funktionen. Es gibt auch die Bessel-Linse, ne? Richtig. Das war ein deutscher Wissenschaftler, der die Wissenschaft sehr stark weitergebracht hat, aber vor allen Dingen war er auch das, was für die Beobachtung der Sternparallaxe wirklich gefordert war, nämlich ein Korinthenkacker. Mhm. Und was war nun außerdem die entscheidende Zutat, dass ihm das gelang, das zu vermessen hat? Die entscheidende Zutat war die Tatsache, dass ihm sein Teleskop von Josef von Fraunhofer gebaut worden ist, der die besten Teleskope der damaligen Zeit, genauer gesagt ein Heliometer, das ist eine besondere Art von Teleskop, gebaut hat, die auch genau genug waren. Und als Korinthenkacker war Friedrich von Bessel auch, hatte er kein Problem damit, tausende von Sternen zu beobachten und zu durchmustern. Also er hat eine Himmelsdurchmusterung von Hand gemacht, händisch, und hat die Positionen von sehr vielen Sternen erfasst und eben diesen Stern 61 Cygni über ein Jahr lang beobachtet, dann hat er tatsächlich diesen Wert für die Parallaxe, den er dann ermittelt hat, den hatte er schon. Und was er dann gemacht hat, war das gesamte Heliometer auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen und von vorne anfangen und nochmal monatelang beobachten, um die Fehlerquellen auszumerzen. Weil eben auch nach dieser jahrhundertelangen Suche war klar, dieser Effekt ist winzig und wie James Bradley, der hat eine Bewegung beobachtet und dann hinterher war es surprise, surprise, leider Gottes die Aberration, oder glücklicherweise ging das ja auch anderen Astronomen so. Und ja, das hat eben Bessel gemacht und hat die Sternparallaxe von 61 Cygni vermessen. Wie ging das überhaupt? Also er hat erstmal diesen Stern gefunden, aber ich meine, woher weißt du, dass der nah genug dran ist, dass du es überhaupt vermessen könntest? Genau. Und da kam man dann damals auf dem Trichter, es gab ja zu dem Zeitpunkt auch schon, es gab die Sternenkataloge und es gab ja auch damals schon zum Beispiel die Sternenkataloge aus der Antike. Mhm. Wenn man diese beiden vergleicht, fiel auch da den Astronomen auf, dass die sich die Positionen verändert hatten und dass sie sich bewegen. Und was man dann auch mit immer mehr durch Musterungen und Beobachtungen rausgefunden hat, ist, dass Sterne eine Eigenbewegung besitzen. Also jenseits, die Parallaxe ist ja nur eine scheinbare Veränderung, die Aberration ist eine scheinbare Veränderung für uns als Beobachtende, aber die Sterne selbst bewegen sich auch. Also die reisen durchs All. Eigenbewegung. Und da hatte man sich eben schon überlegt, okay, wenn ich erstmal annehme, vielleicht, dass alle Eigenbewegungen so ungefähr gleich groß sind, dann ist es ja so, wenn ein Stern für mich viel Eigenbewegung zeigt, dann muss er ja eigentlich näher an der Erde ran sein, als wenn er weiter weg ist. So, und so hat man eben 61 Cygni ausgemacht. Das ist ein Stern mit einer recht großen Eigenbewegung. Oder das Bessel hat herausgefunden, dass eben 61 Cygni die größte Eigenbewegung aller gemessenen Sterne aufweist. Und, also es war ein very educated guess, dass er gesagt hat, da nehmen wir uns mal den Stern vor. Richtig, ja. Weil, und darauf komme ich dann auch noch gleich, weil um zu wissen, welcher Stern da dran ist, musst du ja deine Parallaxe vermessen. Ja. So, aber das hat Bessel gemacht und der Stern war hell genug und alles. Und, aber es war letztendlich eine Fitzelarbeit und Detailarbeit über Jahre. Und letztendlich hat er rausgefunden, dass der Parallaxenwinkel, weil letztendlich vermisst du ja einen Winkel, die scheinbare Veränderung wird als Winkel gemessen, beträgt 0,31 Bogensekunden. Und Bogensekunden ist jetzt nichts, was einem einfach so begeht. Also wenn ein Kreis hat 360 Grad, dann hat ein Grad 60 Bogenminuten und eine Bogenminute hat eine Bogensekunde, also es ist eine 3600stel eines Winkelgrads. Eines und Winkelgrads. Wie groß ist der Vollmond? Oh, der Moment, Vollmond. Immer diese Zwischenfragenden, ne? Nee, aber das ist ja ein halbes Grad. Unter einem Winkel von ungefähr einem halben Grad. Und da ist dann schon mal klar, also wenn dann Bogensekunde irgendwie... Und das ist ein Bruchteil einer ein Bogensekunde. Ein winziger Bruchteil. Ungefähr ein Drittel einer Bogensekunde. Ja, also das ist wirklich wenig. Ja. Und eigentlich erstaunlich, dass die das dann trotzdem schon verglichen mit diesem antiken, wobei... Nee, das ist ja die Eigenbewegung des Sterns. Das ist was die anderes. Scheinbare, das geht ja auch über Jahrtausende. Das, ja, war ja, das hat ja nichts mit Parallaxe zu tun, sondern richtig, das war eher, dann, dass sich am Himmel eben trotzdem was bewegt. Die Fixsterne gar nicht so fix sind. Genau, dass die Fixsterne gar nicht so fix sind. Aber unterm Strich, Bessel hat nachgemessen, ich sag jetzt mal ungefähr ein Drittel Bogensekunde, was winzig ist. Und eben aus dieser Parallaxe, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, aus dieser Parallaxe, aus diesem Winkel kannst du eben du kannst direkt die Entfernung dann zum Stern berechnen, weil das kann man sich auch, das ist ähnlich wie, ich sag, Triangulation in der Geodäsie, ist genau wie Triangulation in der Geodäsie, weil du kennst die scheinbare Veränderung der Position des Sterns, es gibt dir eben diesen Parallaxenwinkel und du kennst die Umlaufbahn der Erde. Das ist ja ein Abstand und aus diesen Werten, du hast ein rechtwinkliges Dreieck dann und dann kannst du tatsächlich die Entfernung des Sterns direkt ausrechnen und Bessel hat gesagt und so hat Bessel eben die Entfernung ausgerechnet und festgestellt, dass die Entfernung etwas knapp über 10 Lichtjahre ist. Okay. Und das ist nicht so schlecht, weil wir heutzutage wissen, wir haben nochmal genauer nachgemessen mit dem Weltraumteleskop, dass 61 Cygni 11,4 Lichtjahre weg ist. Mhm. Also es ist schon eine große Leistung. Ich hab auch nochmal nachgeguckt, dieser Gamma Draconis, die der James Hook... Robert Hook und James Bradley. Genau, der ist ja real 154 Lichtjahre entfernt. Ne? Also da haben sie einfach sie wussten es auch einfach nicht, konnten halt nichts Besseres auswählen. Das ist schon die Frage, ich meine... Warum hat es jetzt so wirklich so lange gedauert, dass man immer wieder danach gesucht hat an der stellaren Parallaxe und man hat nichts gefunden? Und die einfachste Antwort darauf ist, dass die Parallaxen aller Sterne winzig sind. Nämlich die Parallaxen aller Sterne sind kleiner als eine Bogensekunde. Und das ist wirklich wenig. Deshalb hat man mit dem bloßen Auge keine Chance. Auch mit Teleskopen hat es eine ganze Weile offensichtlich gedauert, von 1600 bis 1838. Bis die Teleskope überhaupt so gut waren, dass man es überhaupt von der Größenordnung messen konnte und dann auch die ganzen systematischen Fehler auszumerzen, die eben in solchen Messungen drinnen sind. Und dann kommt auch noch dazu, dass es auch nach dieser Entdeckung der stellaren Parallaxe, es gab von Bessel, es gab kurz danach oder eigentlich zeitgleich von dem Astronomen Wilhelm Struve gab es auch eine Parallaxenmessung von einem anderen Stern, die war auch erfolgreich. Und dann gab es noch eine dritte Parallaxenmessung von Alpha Centauri, also von unserem nächsten Nachbarn, von der Südhalbkugel. Ja, richtig. Aber diese drei Parallaxenmessungen blieben Jahrzehnte für sich. Also es war nicht so, dass danach die volle Explosion losging, dass man jetzt Sternparallaxen vermessen hat und jetzt endlich damit die Entfernungen zu den Sternen berechnen konnte. Und warum hat das dann, also warum ging es dann nicht weiter? Weil es eben trotzdem eine, es war ja alles Handarbeit und Fitzelarbeit und jede einzelne Nacht und über Monate und Fehlerquellen und pipapo. Und so richtig einen Fortschritt hat das erst bekommen, als Astrofotografie entwickelt wurde. Dass man angefangen hat, einfach den Himmel und zu beobachten mit Fotoplatten, die man dann in aller Ruhe bei Tageslicht miteinander vergleichen konnte, ohne dass du selbst jede einzelne Nacht da sitzt und dir Handnotizen machst, wo jetzt dieser Stern ist. Also erst in dem Moment, wo man es systematisieren konnte, hat das einen richtigen Fortschritt gemacht. Und jetzt zum Schluss nochmal die Frage, also mich die Frage beantworten, warum es überhaupt so wichtig ist mit der stellaren Parallaxe. Warum ist es wichtig, die stellare Parallaxe zu vermessen? Weil wir wissen inzwischen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Also als Beweis braucht man es nicht mehr. Die stellare Parallaxe ist vor allen Dingen so wichtig, weil es, bis auf einige sehr wenige Ausnahmen, die einzige Methode ist, um Entfernungen im Weltraum direkt zu vermessen. Also außer ich mache jetzt eine Laufzeitmessung per Laserlicht zum Mond, aber wenn ich, das ist der Grundstein und deshalb bin ich auch auf dieses ganze Thema überhaupt gekommen oder wollte diese Geschichte zu erzählen. Ich habe nämlich während der Recherche erst selber so einen Rückblick überlegt, ist es klar, aber während der Recherche selber herausgefunden, dass ja diese Vermessung dieser stellaren Parallaxe als Nachweis dafür galt, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Ich wollte eigentlich nur die Geschichte davon erzählen, weil ich finde Entfernungsmessungen im All großartig. Ich finde es toll. Ja, dass es geht, ne? Ein nerdiges Interesse, ich finde es toll. Aber der Witz ist, diese Entfernungsmessungen basieren alle auf der stellaren Parallaxe oder auf diesen Parallaxeneffekten, weil es im All eben die einzige Möglichkeit ist, Entfernungen direkt zu messen. Das ist ja eine direkte Messung. Und alles andere, ob das jetzt ist die Rotverschiebung oder Cepheiden oder wie auch immer, das ist ja das, was man die kosmische Entfernungsleiter nennt. Und das ist die kleinste Art von Sprosse, die man auf der Erde beruht. Das ist die unterste, genau, die Parallaxe. Es gibt verschiedene Arten von Parallaxenmessungen, aber auch die Parallaxe ist die unterste Sprosse auf der kosmischen Entfernungsleiter. Und auch zum Beispiel die Cepheiden oder wenn ich sage, okay, ich möchte messen, wie weit ist Andromeda weg oder wie weit diese Supernova ist vor 6 Milliarden Lichtjahren explodiert, ist ja auch letztendlich auch eine Entfernungsmessung oder wann war der Urknall oder wie auch immer. All diese kosmischen Entfernungsmessungen sind an der untersten Sprosse kalibriert. Und das sind die Parallaxenmessungen. Ohne diese Parallaxenmessungen hätten wir gar nichts. Wir hätten keine Möglichkeit nachzugucken. Und deshalb ist die stellare Parallaxe heute immer noch so wichtig, weil darauf letztendlich alles basiert. Wir können damit rausfinden, wie weit ist alles weg und wie lange ist es her. Das steckt ja auch drin. Und das ist jetzt erstmal nicht so sexy, Entfernungsmessungen. Ja. Aber es ist eben eine super wichtige, es ist die Grundlage von so ziemlich allem. Ja, bis hin zu den ganz großen Fragen mit dunkler Materie, Energie, richtig, Expansion des Universums, ne? Richtig, also so eine große Kosmologie, weiß, ne? Wenn ich nicht weiß, wie weit irgendwas weg ist, dann kann ich gar nichts darüber sagen. Weil das fängt ja schon mal an, das war ja auch jahrelang oder jahrhundertelang eigentlich das Problem bei der ursprünglichen Vermessung der Parallaxe. Nur weil ein Objekt sehr hell ist, heißt das nicht, dass es nah dran ist. Sondern es kann auch einfach nur sein, dass es wirklich sehr weit weg ist und dafür außergewöhnlich hell. Also die Helligkeit, das sagt dir nicht viel. Du kannst sehr wenige Aussagen treffen. Und es gab dann auch der erste Satellit, das wirklich systematisch vermessen hat, war der Hipparcos-Satellit. Das war Anfang der 90er. Mhm. Und auch eine ESA-Mission, ne? Und auch eine ESA-Mission. Die derzeitige ESA-Mission, die soll, glaube ich, noch bis zum nächsten Jahr laufen, ist Gaia, was ja auch die Parallaxe oder halt die Galaxie in 3D. Also, aber es ist vor allen Dingen ein Satellit, um die Parallaxe von den Objekten, von denen es geht. Es geht inzwischen, denke ich, bis zu 30.000 Lichtjahre Entfernung kann man die Parallaxe vermessen. Also noch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel genauer, als es Bessel offensichtlich jemals konnte. Und das liefert eben eine Datengrundlage für die Astronomie, die mag auf den ersten Blick wenig sexy klingen und sie schaut auch nicht so sexy aus wie jetzt ein buntes Bild eines Hubble-Weltraumteleskops oder auch eines James-Webb-Teleskops. Aber die Erkenntnisse, die man mit diesen Daten gewinnen kann, sind riesig und fast nicht zu überschätzen. Und das basiert letztendlich alles auf Entfernungsmessungen und ich liebe Entfernungsmessungen und bin deshalb sehr froh, dass ich dir diese Geschichte jetzt aufs Brot geschmiert habe. Ja, sehr gut. Nee, genau. Entdeckung der stellaren Parallaxe. Gaia ist ja auch so die, ich würde sagen, mindestens die zweitwichtigste, wenn nicht die wichtigste Mission des bisherigen 21. Jahrhunderts, was astronomische Forschung angeht, ne? Weil es einfach so viel bewegt, so viel Forschung. Für mich ist es die wichtigste. Was wäre noch eine wichtigere? Naja, die Freunde des James-Webb-Teleskops würden vielleicht protestieren, aber ich glaube, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Da müssen wir dann mal gucken, auch welche Metrik man anguckt, Zahl der Publikationen. Ne? Ich glaube, Hubble hat es schon überstiegen, glaube ich, es oder? Es gibt, Zeiteinheit. Nee, noch nicht nur pro Zeiteinheit. Ich glaube, auch absolut auch schon. Ich glaube, absolut. Also es ist so, dass aufgrund von den Daten des Gaia-Satelliten sind schon mehr wissenschaftliche Publikationen entstanden, als es Publikationen gab, die auf Daten des Hubble-Weltraumteleskops basieren, in all seinen Jahrzehnten, die es schon oben ist. So wichtig ist Gaia und so wichtig sind diese Entfernungsmessungen, weil es einfach, es ist halt die Basis von allem. Und sag mal, ab wann war denn das heliozentrische Weltbild dann quasi akzeptiert? Also wahrscheinlich nicht erst im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, ne? Wahrscheinlich also schon vorher. Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass die katholische Kirche Galileo Galilei erst im Jahr 2004 rehabilitiert hat. Okay, das kommt darauf an, wen du fragst. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, unter ich sag mal, ja, Astronominnen und Astronomen sicherlich vielleicht auch ein bisschen früher, weil die ja quasi an der Quelle saßen. Ich glaube, es ist halt so durchgesickert und in dem Moment denke ich auch so allgemein, wo Newton dann beschrieben hat, wieso, weshalb, warum, also erklärt hat. Ich meine, auch die Keplerschen Gesetze haben ja schon diese Vorhersagen dann möglich gemacht, die mit Kopernikus noch nicht möglich waren. Ne? Richtig, also, das war so Schritt für Schritt irgendwie. Schritt für Schritt, ja. aber ich hab sehr viel von der Recherche für diese Geschichte basiert auf einem Buch, ein populärwissenschaftliches Buch aus dem Jahr 2001, das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, von Alex Hirschfeld, Parallax, The Race to Measure the Cosmos. Sehr schön geschrieben, aber da war das Weitere auch nicht drin. Also ich kann dir jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, wann dann die katholische Kirche offiziell auch gesagt hat, ja, okay, bye-bye Geozentrismus. Na gut, das ist vielleicht auch nicht die relevante Metrik. Also ich glaube, es ist wie in den meisten Fällen, dass die Menschen, die andere Meinung haben, einfach irgendwann weggestorben sind und dann kommt das Neue. Ja, genau. Und die katholische Kirche braucht ja dann noch ein bisschen länger. Aber das ist nicht unsere Geschichte. Nein. Aber ich habe noch ein paar Fragen an dich, wenn du möchtest. Sehr gut, dann Am machen Schluss wir das dieser mal. Geschichte. Dann lausche ich gespannt deinen Fragen. Also, was hat jahrtausende lang gegen das heliozentrische Weltbild gesprochen? Dass man keine Parallaxen messen konnte, um sozusagen instrumentell nachzuweisen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Frage Nummer zwei. Wie kann man prinzipiell nachweisen, dass sich die Erde um die Sonne dreht? Na, gerade mit diesen Parallaxen. Also, dass man einfach zeigt, dass je nachdem, wo sich die Erde befindet auf ihrer Bahn, die Sterne sich, zumindest manche Sterne, die nah genug an uns dran sind, ein bisschen hin und her bewegen. Scheinbar. Scheinbar, genau. Richtig. Damit hast du auch meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Frage Nummer drei. Was sehe ich eigentlich, wenn ich die stellare Parallaxe beobachte? Also wie schaut das aus? Ja, der Stern bewegt sich hin und her im Laufe eines Jahresumlaufs der Erde, aber vielleicht noch gestört dadurch, dass es noch diese Aberrationen gibt. Das sind dann, genau. Das sind also Special Effekte, aber scheinbare Positionsveränderung. Kosmische Special Effects. Frage Nummer vier. Warum spielt die Beobachtung von Parallaxen auch in der heutigen Astronomie eine so große Rolle? Wir haben, glaube ich, gar nicht so im Detail drüber geredet, ne? Aber man kann letzten Endes die Bewegung aller Sterne darüber, erstmal über die Entfernung aller Sterne zu uns. Ne? Das ist alles, was ich will. Hier kannst du aufhören. Die kosmische Struktur des Weltraums, aber ich meine, was Gaia macht, das hast du, glaube ich, gar nicht gesagt, ist ja eigentlich noch viel cooler, weil man auch wirklich die Bewegung einzelner Sterne ums Zentrum der Milchstraße vermessen kann. Ja, sicherlich, das ist wichtig, weil ich damit die Entfernung von Himmelskörpern direkt vermessen kann. Genau. Frage Nummer 5, das Schmankerl zum Schluss. Wie viele Planeten waren in Griechenland der Antike bekannt? Also Planeten, die man am Himmel sieht, waren es 5. Ja. Richtig. Und ich weiß gar nicht, die Erde hat man damals wahrscheinlich nicht als Planeten bezeichnet, ne? Das weiß ich tatsächlich. Das habe ich jetzt auch gerade gefragt. Weil ich meine, die Erde ist ja kein Wandelstern. Das ist das Ding, wo wir draufstehen. Ja. Also. Tja. Das habe ich dann bis zur nächsten Geschichte nachgeschaut. Aber dann alles richtig. Alles richtig gemacht, Karl. Sehr gut. Ich danke dir. Ja, das war gut. Also ich meine, das meiste davon hat man ja schon mal gehört irgendwo im Physikunterricht oder so. Oder zumindest die Namen hat man mal gehört. Ja. Hooke'sches Gesetz und so. Aber es ist wie so oft. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Geschichte über das Erdmagnetfeld, was ich gemacht habe. Ja. Es braucht teilweise einfach Jahrtausende, bis man mal dahin kommt, sowas einigermaßen zu verstehen. Ja, so die Zusammenführung dieser einzelnen Namen und Stränge und Und in dem Fall war es ja auch nicht unbedingt das Verstehen, sondern auch einfach eine Idee, die ja irgendwie schon im antiken Griechenland existierte, einfach zu verifizieren, ne? Also eine Hypothese zu verifizieren. Ja, auch wenn es dann halt echt mal 2000 Jahre gedauert hat. So viel. Krass. Ja. Wir wünschen allen Geldgebern von Forschungsprojekten so viel Geduld. Genau, also wir sind für etwas längere Förderungszeiträume und 2000 Jahre, tiefere Taschen. Kein Problem. Dann haben wir es für heute, oder? Dann haben wir es, würde ich sagen. Dann war sie das, die 105. Ausgabe von AstroGeo. Und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten und alles frei von Werbung und bösen Trackern. Und dort bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von AstroGeo und andere Astrotexte informieren. Und der kostet nichts. Ja, und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten zu decken, die wir so haben bei der Produktion. Leider noch nicht unsere Arbeitszeit. Da müssen wir noch selber reinbuttern und aus Freude und in unserer Freizeit an diesem Podcast arbeiten, was wir sehr gerne machen. Aber wenn ihr uns trotzdem auch noch ein bisschen mehr unterstützen wollt, würde uns das sehr freuen. Und das könnt ihr zum Beispiel tun auf Steady oder über direkte Überweisung. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo@chaos.social oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. A tout de DDO. Attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Feedback grid is ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown. Zum Schluss habe ich noch eine Empfehlung für euch. Das ist der Podcast von Bild der Wissenschaft, in dem der Host Tim Schröder von Forscherinnen und Experten wissen will, woran sie gerade arbeiten. Darin geht es um Themen wie den Brückenbau und auch das Gegenteil davon. Oder es geht, diese Folge hat mir besonders gefallen, um die vielfältigen Geräusche in den Meeren. Aktuell steht aber ein anderes Thema im Fokus. Darin erzählt die Geowissenschaftlerin Morelia Urlaub von Tsunamis, die nicht etwa durch Erdbeben, sondern durch Rutschungen an den Flanken von Meeresvulkanen entstehen. Bild der Wissenschaft Podcast. Und dann, wie du beschrieben hast, sind Vulkane ja auch aktiv, weil immer von unten irgendwie über Magma Druck kommt. Das heißt, die bewegen sich, es rüttelt. Und diese ganze Gemengelage kann dann eben dazu führen, dass was passiert dann. oder? Genau, und das ist wirklich ein total komplexes System. Also es gibt diese zum einen die, ja, sag ich mal, die pure Mechanik, ne, von so einem steilen Hang oder sowas, der dann irgendwann vielleicht zu steil wird oder so. Und es gibt dann bei dem Vulkan natürlich auch noch alles, was mit dem Magmasystem zu tun hat. Also das ist ja, genau, da bewegt sich ja wirklich heißes Material im Vulkan von unten nach oben, teilweise auch seitwärts. Und das ist so ein, ja, dieses Zusammenspiel, das ist auch ein wichtiger Faktor, den es zu verstehen gilt. Den Link zum Bild der Wissenschaft Podcast, den findet ihr in den Shownotes.